Kann ich dann meine Miete bezahlen? Also bitte. Danke. Großen Bruder, dem Wind! Und viele Grüße! an meine Freundin Zara in der anderen Dimension. Ahnen können wir es schon.